Von aller Welt eher als von seinem eigenen Herzen. Ich glaube eher, dass meine gesamte Bekanntschaft sich verschworen hat, mich in seinen Augen zu ruinieren, als dass er selbst zu solcher Grausamkeit fähig wäre. Diese Frau, von der er schreibt, wer immer sie sein mag, kurz und gut, alle außer dir, Mama und Edward, könnten so grausam gewesen sein, mich zu verleumden. Gibt es außer euch dreien einen Menschen auf der Welt, den ich nicht eher der Bosheit verdächtigen würde als Willoughby, dessen Herz ich so gut kenne? Elinor wollte ihr nicht widersprechen und antwortete nur: Wenn irgendjemand so abscheulich und boshaft dir gegenüber war, meine liebe Schwester, dann solltest du sie um ihren hässlichen Triumph bringen und ihnen zeigen, wie bewundernswert dich die Gewissheit deiner eigenen Unschuld und deiner guten Absichten aufrechterhält. Ein vernünftiger und lobenswerter Stolz versteht es, solcher Böswilligkeit zu trotzen. Nein, nein, rief Marian. Ein Elend wie meins kennt keinen Stolz. Mir ist es gleich, wer alles weiß, dass ich unglücklich bin. Soll doch die ganze Welt den Triumph genießen, mich so zu sehen. Elinor, Elinor, wer wenig leidet, kann so stolz und unabhängig sein, wie er will, kann Beleidigungen trotzen oder Demütigungen zurückzahlen. Aber ich kann es nicht. Ich muss mich meinen Gefühlen überlassen. Ich muss unglücklich sein. Und wer sich an diesem Anblick weiden will, mag es tun. Aber um unserer armen Mutter und um meinetwillen würde ich mehr tun als für mich selbst, aber glücklich erscheinen, wenn ich so elend bin. Wer kann das verlangen? Sie schwiegen beide. Elinor ging in Gedanken versunken vom Kamin zum Fenster, vom Fenster zum Kamin, ohne die Wärme des einen zu spüren oder irgendwelche Gegenstände durch das andere wahrzunehmen. Und Marian, die am Fuß des Bettes, den Kopf gegen einen Pfosten gelehnt saß, nahm noch einmal Willoughbys Brief in die Hand und rief, nachdem jeder Satz sie hatte erschauern lassen: »Das ist zu viel. O Willoughby, Willoughby, kann dies von dir kommen? Grausam, grausam. Nichts kann ihn freisprechen, Elinor, nichts. Was immer er Nachteiliges über mich gehört haben mag, hätten ihm nicht Zweifel kommen müssen. Hätte er mir nicht davon erzählen müssen, damit ich die Möglichkeit hatte, mich gegen den Vorwurf zu verteidigen. Die Haarlocke«, sie zitierte seinen Brief, »die Sie so freundlich waren, mir zu überlassen. Das ist unverzeihlich. Willoughby, wo war dein Herz, als du diese Worte geschrieben hast? O grausame Unverschämtheit! Elinor, gibt es eine Entschuldigung für ihn?« »Nein, Marian. Ausgeschlossen. Aber diese Frau, wer weiß, wie schlau sie es angestellt hat, wie lange es schon geplant und wie klug es womöglich von ihr eingefädelt war. Wer ist sie? Wer kann sie sein? Von wem unter seinen weiblichen Bekannten habe ich ihn je als jung und attraktiv sprechen hören? Oh, von niemandem! Niemandem! Er sprach immer nur von mir!« Wieder entstand eine Pause. Marian war äußerst erregt und das Schweigen endete folgendermaßen: »Elinor, ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause und Mama trösten. Können wir nicht morgen abreisen?« »Morgen, Marian?« »Ja. Warum sollte ich hierbleiben? Ich bin nur Willoughbys wegen gekommen. Und wem liegt nun an mir? Wem bedeute ich irgendetwas?« »Wir können unmöglich morgen abreisen. Wir sind Mrs. Jennings mehr als bloße Höflichkeit schuldig, und schon die alltäglichste Höflichkeit schließt eine solche überstürzte Abreise aus.« »Also gut, dann vielleicht in 2 oder 3 Tagen. Aber ich kann nicht mehr lange hier bleiben. Ich kann nicht bleiben und die Fragen und Bemerkungen all dieser Leute über mich ergehen lassen. Die Middletons und Palmers. Wie soll ich ihr Mitleid ertragen? Das Mitleid einer Frau wie Lady Middleton. Oh, was würde er dazu sagen?« Elinor riet ihr, sich hinzulegen, und einen Augenblick lang tat sie es auch. Aber in keiner Lage konnte sie Entspannung finden, und von körperlicher und seelischer Unrast gepeinigt, warf sie sich unruhig hin und her, bis sie zunehmend hysterisch wurde und ihre Schwester, die sie nur mit Mühe im Bett halten konnte, eine Zeit lang fürchtete, Hilfe herbeiholen zu müssen. Einige Tropfen Lavendel, die zu nehmen sie sich schließlich bewegen ließ, taten allerdings ihre Wirkung, und von da an bis zu Mrs. Jennings Rückkehr blieb sie ruhig und bewegungslos auf dem Bett liegen. Mrs. Jennings kam bei ihrer Rückkehr gleich zu ihnen herauf, öffnete, ohne darauf zu warten, dass ihre Bitte um Einlass beantwortet wurde, die Tür und trat mit einem Blick echter Besorgnis ein. »Wie geht es Ihnen, mein Kind?« sagte sie mit großem Mitleid in der Stimme zu Marian, die das Gesicht abwandte, ohne sich um eine Antwort zu bemühen. »Wie geht es ihr, Miss Dashwood? Armes Ding! Sie sieht sehr schlecht aus. Kein Wunder! Ja, ja, es ist nur zu wahr. Er wird sehr bald heiraten. Ein richtiger Tu-nicht-gut. Ich bin sehr ungehalten über ihn. Mrs. Taylor hat es mir vor einer halben Stunde erzählt, und ihr hat es eine enge Freundin von Miss Gray selbst erzählt, sonst hätte ich es gar nicht geglaubt. Ich wäre bei der Nachricht beinahe in Ohnmacht gefallen. Also habe ich gesagt, wenn es wahr ist, kann ich dazu nur sagen, dass er eine junge Dame meiner Bekanntschaft schändlich ausgenutzt hat, und ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass seine Frau ihm das Leben zur Hölle macht. Und dabei bleibe ich auch, mein Kind, darauf können Sie sich verlassen. Ich habe gar nichts dafür übrig, wenn Männer sich so benehmen. Und wenn ich ihn jemals wieder treffe, dann werde ich ihm so den Kopf zurechtsetzen, wie er es seit Jahr und Tag nicht mehr erlebt hat. Aber es gibt einen Trost, meine liebe Miss Marian. Er ist nicht der einzige begehrenswerte junge Mann auf dieser Welt. Und mit ihrem hübschen Gesicht wird es ihnen nie an Bewunderern fehlen. Gott ja, armes Ding. Ich will sie nicht länger stören, denn sie weint sich am besten gründlich aus, und dann ist es ausgestanden. Zum Glück kommen die Perrys und die Sandersons heute Abend. Das wird sie ablenken. Dann ging sie, indem sie das Zimmer auf Zehenspitzen verließ, als ob sie annahm, der Kummer ihrer jungen Freundin würde durch Krach verschlimmert. Marian beschloss zur Überraschung ihrer Schwester, mit ihnen zu essen. Elinor riet ihr sogar davon ab. Aber nein, sie würde nach unten gehen, sie könne es sehr gut ertragen, und dann würde wenigstens nicht so viel Theater um sie gemacht. Elinor war froh, dass sie sich vorübergehend von solchen Motiven leiten ließ, obwohl sie es für unwahrscheinlich hielt, dass sie das Dinner überstehen könne, und sagte nichts weiter. Sie glättete ihr so gut es ging das Kleid, während Marian noch auf dem Bett liegen blieb, und war bereit, sie ins Esszimmer hinunter zu begleiten, sobald man sie rief. Obwohl Marian beim Essen erbärmlich aussah, aß sie mehr und war gefasster, als ihre Schwester erwartet hatte. Hätte sie zu sprechen versucht oder hätte sie auch nur die Hälfte von Mrs. Jennings gut gemeinten, aber unangebrachten Aufmerksamkeiten zur Kenntnis genommen, dann hätte sie ihre Fassung nur schwer bewahren können. Aber keine Silbe kam über ihre Lippen, und ihre Geistesabwesenheit sorgte dafür, dass sie nichts von dem wahrnahm, was um sie herum vorging. Elinor, die Mrs. Jennings Freundlichkeit zu würdigen wusste, obwohl ihre Überschwänglichkeit dabei oft unerträglich und manchmal beinahe lächerlich war, erwies ihr die Aufmerksamkeiten und erwiderte die Höflichkeiten, die ihre Schwester selbst nicht erweisen oder erwidern konnte. Ihre gute Freundin sah, dass Marian unglücklich war, und fand, dass man alles tun müsse, sie aufzuheitern. Sie behandelte sie deshalb mit all der nachsichtigen Güte, mit der eine Mutter ihr Lieblingskind am letzten Ferientag behandelt. Marian musste den besten Platz am Feuer haben, alle Leckerbissen im Haus mussten ihr schmackhaft gemacht, alle Neuigkeiten des Tages ihr zur Unterhaltung erzählt werden. Hätte das traurige Gesicht ihrer Schwester nicht alle Heiterkeit unangebracht erscheinen lassen, dann hätte Elinor sich darüber amüsieren können, wie Mrs. Jennings Liebeskummer mit einer Auswahl von Konfekt und Oliven und einem guten Feuer zu kurieren versuchte. Sobald Marian sich durch die ständige Wiederholung all dessen bewusst wurde, hielt sie es nicht mehr länger aus. Mit einem plötzlichen, schmerzlichen Ausruf und einem Wink zu ihrer Schwester, ihr nicht zu folgen, sprang sie auf und eilte aus dem Zimmer. »Die Ärmste«, rief Mrs. Jennings, sobald sie draußen war, »ihr Anblick tut mir in der Seele weh. Und nun ist sie ja auch noch hinausgegangen und hat den Wein stehen lassen und die kandierten Kirschen auch. Großer Gott!« »Anscheinend hilft ihr gar nichts. Wenn ich nur wüsste, worauf sie Appetit hat, ich würde in der ganzen Stadt danach suchen lassen. Wirklich, es ist mir völlig unverständlich, wie ein Mann ein so hübsches Mädchen so schlecht behandeln kann. Aber wenn auf der einen Seite viel Geld ist und auf der anderen beinahe keins, Gott bewahre, dann ist ihnen alles egal.« Dann ist die Dame also, ich glaube, Sie haben sie Miss Gray genannt, sehr reich? 50.000 Pfund, mein Kind! Haben Sie sie je gesehen? Angeblich ein schickes, elegantes Mädchen, aber nicht hübsch. Ich erinnere mich gut an Ihre Tante, Biddy Henshaw. Sie hat einen sehr wohlhabenden Mann geheiratet. Aber die ganze Familie ist reich. 50.000 Pfund! Und nach allem, was man hört, kommt es keine Minute zu früh, denn angeblich steht er vor dem Ruin. Kein Wunder. So wie er mit seinen Zweispännern und Jagdpferden angibt. Na ja, es lohnt sich nicht, darüber zu reden. Aber wenn ein junger Mann, egal wer er ist, daherkommt und einem jungen Mädchen den Kopf verdreht und ihr die Ehe verspricht, dann soll er gefälligst sein Wort nicht brechen, bloß weil er plötzlich arm und ein reicheres Mädchen bereit ist, ihn zu nehmen. Warum kann er in solchem Fall nicht seine Pferde verkaufen, sein Haus vermieten, seine Diener entlassen und auf der Stelle ein neues Leben anfangen? Ich wette, Miss Marion wäre bereit gewesen zu warten, bis es ihm wieder besser geht. Aber damit ist es heutzutage nicht getan. Die jungen Männer von heute können ja auf kein Vergnügen verzichten. Wissen Sie, was für ein Mädchen Miss Gray ist? Soll sie liebenswürdig sein? Ich habe nichts Nachteiliges über sie gehört. Ehrlich gesagt, ich habe so gut wie nie etwas über sie gehört. Außer, dass Mrs. Taylor heute Morgen gesagt hat, dass Miss Walker ihr einmal angedeutet hat, dass ihrer Meinung nach Mr. und Mrs. Allison nicht böse sein würden, wenn Miss Gray heiratet, denn sie hätte sich mit Mrs. Allison nie gut verstanden. Und wer sind die Allisons? Ihre Vormünder, mein Kind. Aber nun ist sie volljährig und kann selbst entscheiden. Und eine hübsche Entscheidung hat sie da getroffen. Was nun? Nach einer kurzen Pause: Ihre arme Schwester ist vermutlich auf ihr Zimmer gegangen, um mit ihrem Kummer allein zu sein. Gibt es denn nichts, womit man sie trösten kann? Das arme Kind, es kommt mir so grausam vor, sie so allein zu lassen. Na ja, bald haben wir ein paar Freunde im Haus und das wird sie auf andere Gedanken bringen. Was wollen wir spielen? Sie kann Whist nicht ausstehen, ich weiß, aber gibt es kein Kartenspiel, an dem ihr liegt? Liebe Madame, diese Freundlichkeit ist ganz unnötig. Ich glaube nicht, dass Marion ihr Zimmer heute Abend noch einmal verlässt. Wenn ich kann, werde ich sie dazu überreden, früh ins Bett zu gehen, denn sie braucht bestimmt Ruhe. Ja, ja, das wird wohl das Beste für sie sein. Sie soll sich etwas zu essen wünschen und dann ins Bett gehen. Großer Gott! Kein Wunder, dass sie die letzte Zeit so schlecht und so niedergeschlagen ausgesehen hat, denn diese Geschichte liegt ihr doch vermutlich schon eine oder zwei Wochen auf der Seele. Dann hat also der Brief, der heute kam, der Sache endgültig ein Ende gemacht. Die Ärmste! Wenn ich das nur geahnt hätte, dann hätte ich sie doch um keinen Preis damit aufgezogen. Aber schließlich, wie sollte ich denn darauf kommen? Ich war ganz sicher, dass es sich nur um einen gewöhnlichen Liebesbrief handelt. Und schließlich haben junge Leute es ganz gern, wenn man sich über sie lustig macht. Großer Gott! Wie besorgt Sir John und meine Tochter sein werden, wenn sie davon hören. Wenn ich meine Gedanken beieinander gehabt hätte, dann hätte ich auf dem Nachhauseweg in der Conduit Street angehalten und ihnen davon erzählen können. Aber ich sehe sie ja morgen. Es ist doch wohl nicht nötig, dass Sie Mrs. Palmer und Sir John davor warnen, in Gegenwart meiner Schwester den Namen Mr. Willoughbys zu erwähnen oder je auf das, was vorgefallen ist, anzuspielen. Sie sind verständnisvoll genug, zu merken, wie grausam es wäre, sich in Ihrer Gegenwart anmerken zu lassen, dass Sie davon wissen. Und je weniger über das Thema mir gegenüber gesprochen wird, desto mehr werden auch meine Gefühle geschont, wie Sie sich, liebe Madame, leicht vorstellen können. Oh, großer Gott, ja, das kann ich durchaus. Es muss entsetzlich für Sie sein, wenn darüber geredet wird. Und Ihre Schwester, ich würde doch um nichts in der Welt zu ihr ein Wort darüber verlieren. Das haben Sie doch beim Essen selbst gesehen. Und Sir John und meine Tochter kämen auch gar nicht auf den Gedanken, denn sie sind alle so aufmerksam und rücksichtsvoll, besonders wenn ich ihnen einen Wink gebe, und das werde ich natürlich tun. Ich finde nämlich, je weniger über solche Dinge geredet wird, umso schneller ist es vergeben und vergessen. Und was kommt schon bei dem vielen Reden heraus? In diesem Fall kann es nur schaden. Mehr vielleicht noch als in vielen ähnlichen Fällen, denn Dinge haben dabei eine Rolle gespielt, die es im Interesse aller Beteiligten ratsam erscheinen lassen, nicht in der Öffentlichkeit darüber zu reden. So viel Gerechtigkeit muss sich Mr. Willoughby widerfahren lassen, Er hat kein offizielles Verlöbnis mit meiner Schwester gebrochen. Gott, mein Kind! Sie wollen ihn doch wohl nicht in Schutz nehmen! Was heißt hier kein offizielles Verlöbnis? Nachdem er Allenham Court von oben bis unten mit ihr besichtigt und sogar die Zimmer bestimmt hat, in denen sie später wohnen wollten. Elinor konnte ihrer Schwester zuliebe das Thema nicht weiter verfolgen, und sie hoffte, dass es um Willoughbys Willen nicht nötig sein würde, da er, obwohl Marian viel zu verlieren hatte, durch die Enthüllung der eigentlichen Wahrheit sehr wenig gewinnen konnte. Nach kurzem Schweigen auf beiden Seiten fuhr Mrs. Jennings mit dem ihr eigenen unverdrossenen Frohsinn fort. »Na ja, mein Kind, das Sprichwort hat schon recht. Was dem einen sein Uhl, ist dem anderen sein Nachtigall. Denn Oberst Brandon kann dabei nur gewinnen. Er bekommt sie zu guter Letzt doch. Ja, ja, das wird er. Verlassen Sie sich darauf, dass Sie verheiratet sind, bevor der Sommer vorbei ist.« »Großer Gott, wie er sich bei dieser Nachricht die Hände reiben wird. Ich hoffe, er kommt heute Abend. Alles in allem eine viel bessere Partie für Ihre Schwester. 2000 pro Jahr, ohne Schulden oder Nachteile. Außer diesem kleinen Liebespfand. Ach ja, das hätte ich fast ganz vergessen. Aber sie kann ja irgendwo billig untergebracht werden. Und überhaupt, was macht das schon? Delaford ist ein hübsches Plätzchen, das kann ich Ihnen sagen.« Genau das, was ich ein hübsches, altmodisches Plätzchen nenne, mit allem Luxus und Komfort und ganz von hohen Gartenmauern umgeben, mit dem besten Spalierobst in ganz England und diesem großen Maulbeerbaum in einer Ecke. Großer Gott! Wie Charlotte und ich uns vollgestopft haben, das einzige Mal, wo wir da waren. Dann gibt es einen Taubenschlag, ein paar herrliche Fischteiche und einen sehr schönen künstlichen Bach. Kurz und gut, alles, was man sich wünschen kann. Und außerdem ist es in der Nähe der Kirche, nur eine Viertelstunde von der Hauptstraße, so dass man sich nie langweilt, denn man braucht bloß nach draußen zu gehen und sich in eine alte Eibe hinter dem Haus zu setzen, dann sieht man alle Kutschen, die vorbeifahren. Och, so ein hübsches Plätzchen! Der Fleischer direkt im Dorf und nur ein Katzensprung zum Pfarrhaus. Nach meinem Geschmack tausendmal schöner als Barton Park, wo man das Fleisch 3 Meilen kommen lassen muss und weit und breit keine Nachbarn außer ihrer Mutter. Also, ich werde Oberst Brandon dazu ermuntern, sobald ich kann. Der Appetit kommt beim Essen, wenn wir ihr nur Willoughby aus dem Kopf treiben könnten. »Ja, wenn wir das nur könnten, Madam«, sagte Elinor, »dann wären wir mit oder ohne Oberst Brandon schon ein ganzes Stück weiter.« Und dann stand sie auf, um nach Marian zu sehen, die sie, wie erwartet, in ihrem eigenen Zimmer fand, wo sie sich in stummer Verzweiflung über die kümmerlichen Reste eines Feuers beugte, das bis zu Elinors Eintritt ihre einzige Lichtquelle gewesen war. »Du solltest mich lieber allein lassen«, war alles, was ihre Schwester von ihr zu hören bekam. »Ich werde dich allein lassen«, sagte Elinor, »wenn du zu Bett gehst.« Aber dies lehnte sie mit dem spontanen Eigensinn unbeherrschter Leidenschaft zuerst ab. Doch die beharrliche, wenn auch sanfte Überzeugungskraft ihrer Schwester bewegte sie bald dazu nachzugeben, und Elinor sah, wie sie ihren schmerzenden Kopf aufs Kissen legte und sah dann, wie sie in den ersehnten Schlummer sank, bevor sie sie verließ. Sie ging ins Wohnzimmer hinunter, wo sich bald auch Mrs. Jennings mit einem gefüllten Weinglas in der Hand einfand. »Mein Kind«, sagte sie beim Eintreten. »Mir ist gerade eingefallen, dass ich einen der besten alten Kappweine im Haus habe, der je getrunken worden ist. Deshalb habe ich ein Glas davon für ihre Schwester geholt.« »Mein armer Mann! Wie gern er ihn getrunken hat!« Immer wenn ihn seine hartnäckige Gicht wieder überfiel, fand er, der Wein täte ihm besser als alle Heilmittel der Welt. Bringen Sie ihn doch Ihrer Schwester!« »Liebe Madam«, antwortete Elinor, und musste bei dem Gedanken an die unterschiedlichen Beschwerden, für die er empfohlen wurde, lächeln. »Wie nett von Ihnen, aber ich habe Marian gerade zu Bett gebracht, und ich hoffe, sie schläft schon. Und da ich glaube, dass ihr nicht so gut tun wird wie Ruhe, werde ich, wenn Sie erlauben, den Wein selbst trinken.« Obwohl es Mrs. Jennings leid tat, nicht 5 Minuten früher gekommen zu sein, war sie mit dem Kompromiss einverstanden, und während Elinor das Glas beinahe in einem Zug leerte, dachte sie bei sich, dass seine heilende Kraft bei hartnäckiger Gicht im Moment zwar an sie verschwendet war, dass seine lindernde Wirkung bei Liebeskummer an ihr aber ebenso gut wie an ihrer Schwester ausprobiert werden konnte.